Dies Memoriare, auf das ich noch zurückkomme, gibt umso mehr zu denken, als es ein Geheimbericht ist und abgefasst wurde nur 46 Jahre nach Stiftung des Jesuitenordens. Also schon in seiner ersten Jugend, das heißt zu einer Zeit, in der noch Eifer und rege Tugendübung herrschen sollten, litt der Orden an schweren Missständen. Bei diesen Vorkommnissen fällt erschwerend ins Gewicht, formell und unmittelbar handelt es sich zwar um Verfehlungen Einzelner, dennoch ist auch der Orden als solcher an ihnen insofern beteiligt, als er hier und in anderen Fällen entsprechende Bestrafung der Schuldigen unterlassen hat. So verlautet nichts von Strafe in den oben mitgeteilten Informationen. In einem der schlimmsten Fälle, dem des Jesuiten Theoderich Beck, empfiehlt der Provinzialobere dem Ordensgeneral sogar, Milde walten zu lassen, weil die Vergehungen nicht öffentlich bekannt seien. Er handelte dabei durchaus im Sinne der vom Ordensgenerale Aquaviva im Jahre 1595 erlassenen Vorschrift, Unzuchtshandlungen nicht mit Entlassung zu bestrafen, wenn kein öffentlicher Skandal daraus entstanden ist. Und wie genau die Anweisung befolgt wurde, beweisen außer den von Lang abgedruckten Informationen auch noch folgende Tatsachen. Ein Jesuit, W.K., er ist so vorsichtig, seinen Namen nicht zu nennen, berichtet unterm 1. Dezember 1600 noch was, auch das Jahr deutet er nur an, aus Rom an den Jesuiten Forer in Dillingen. Der Jesuit Mena, ein außerordentlich gelehrter Mann, den alle wie ein Orakel aufsuchten, habe eine Frau, sein Beichtkind, glauben gemacht, sie dürfe mit ihm ehelich zusammenleben. Er habe sich dann selbst angezeigt und sei noch vor Beendigung seines Prozesses in der Gesellschaft Jesu gestorben. Von einem anderen Jesuiten, Acevedo, heißt es in demselben Briefe, er sei auf nichts anderem ertappt worden, als dass er bei einer Frau das angesehen oder berührt habe, vor dem man scheu zurückschrecke. Auch er sei in der Gesellschaft Jesu gestorben. Bei Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 587 und Band 2, Seite 305. Das Armutsgelübde. Der Inhalt der Armutsgelübde, auch der des Sonderarmutsgelübdes der Professen, wird durch folgende Stellen der Satzungen erläutert. Wer in der Gesellschaft leben will, soll überzeugt sein, dass Speise, Trank, Kleidung, Bett so sein sollen, wie es Armen gebührt, und dass die schlechtesten Sachen, die im Hause sich vorfinden, ihm zur größeren Selbstverleugnung und zum geistigen Fortschritte zugewiesen werden. Auch damit eine gewisse Gleichheit und ein allen gemeinsames Maß erreicht werde. Weil nämlich diejenigen, welche die Gesellschaft gründeten, durch großen Mangel an den für den Körper notwendigen Sachen geprüft wurden, so sollen auch alle, die ihnen folgen, dahin streben, sie zu erreichen oder auch mit der Gnade des Herrn noch weiter fortzuschreiten. Die Armut soll als feste Mauer des Ordens geliebt und in ihrer Reinheit aufrechterhalten werden, soweit das mit Hilfe der göttlichen Gnade geschehen kann. Alle sollen die Armut wie eine Mutter lieben und nach den Regeln heiliger Klugheit gelegentlich ihre Wirkungen verspüren. Keiner Sache sollen sie sich als einer eigenen bedienen, auch sollen sie bereit sein, an den Türen zu betteln, wenn Gehorsam oder Not dies erfordern. Und über unentgeltliche Ausübung der Ordenstätigkeit, die zur Armut gehört, heißt es in den Satzungen: Alle, welche unter dem Gehorsame der Gesellschaft leben, sollen sich erinnern, dass sie umsonst geben sollen, was sie umsonst empfangen haben, indem sie weder bitten noch annehmen irgendwelche Stipendien oder Almosen, wodurch ein Entgelt gegeben zu werden scheint für Messen, Beichten, Vorlesungen, Besuche oder andere Dienste, welche die Gesellschaft Jesu gemäß unserem Institute ausübt. Auch sollen sie, die Jesuiten, nicht, obwohl es anderen Priestern und Ordensleuten erlaubt ist, für Messen, Predigten, Vorlesungen oder Austeilung von Sakramenten oder für irgendein anderes frommes Werk, das die Gesellschaft Jesu ihrer satzungsgemäß ausüben kann, ein Stipendium oder irgendein Almosen, die als Entgelt für solche Dienste gegeben werden, von irgendeinem anderen als von Gott, für dessen Dienste sie alles tun sollen, annehmen. Nur noch in einem später zu besprechenden Punkte, Einmischung des Jesuitenordens in Politik, ist der Gegensatz zwischen jesuitischer Theorie und jesuitischer Praxis gleich scharf wie hier bei der Armut. Jesuitische Armut ist, um das gleich von vornherein zu sagen, kommunistischer Reichtum. Außer eigentlichen Erwerbsgenossenschaften wird es kaum eine andere nicht-religiöse Vereinigung geben, die so intensiv und mit so vielem Erfolge nach Besitz und Reichtümern strebt wie die Gesellschaft Jesu. Ein Name, der gerade in diesem Zusammenhang blutiger Hohn ist. Unter den religiösen Genossenschaften, den sogenannten geistlichen Orden, aber nimmt der Jesuitenorden durch seine Armut eine unerreichbare Ausnahmestellung ein. Zunächst rufe ich persönliche Erinnerungen wach. Gewiss habe ich, wie die Ordenssatzungen sich ausdrücken, Wirkungen der Armut verspürt. Die oben geschilderten Schlafsaal- und Wohnungsverhältnisse im Noviziate, die sich während des ganzen Scholastikates fortsetzten, boten zu praktischer Erprobung der Armut Gelegenheit in Fülle. Auch Bett und Kleidung waren, wenn auch nicht gerade ärmlich im strengen Sinne des Wortes, so doch weit entfernt von jeder Wohlhabenheit. Ein oft recht harter Strohsack, grobe Bettwäsche und eine geringe Wolldecke, eine schmale und kurze Bettstelle bildeten jahrelang mein nächtliches Lager. Die Kleidung war für gewöhnlich zwar äußerlich sauber, an innerer Sauberkeit, das heißt an Sauberkeit der Untergewandung, fehlte es aber sehr, da zum Beispiel ein und dieselben Beinkleider jahrelang ohne Unterhosen getragen und Hemd und Strümpfe trotz Schweißes und trotz kärglichen Waschens und seltenem Badens nur einmal wöchentlich gewechselt wurden. So erfuhr ich auch die mit Armut häufig nicht notwendig verbundene Unreinlichkeit. Aber bei diesen Wirkungen der Armut, es sind, wie ich ausführen werde, die einzigen, ist ein Doppeltes zu beachten. Erstens war es eine durch Zwang der Verhältnisse hervorgerufene Armut.